Hallo, herzlich willkommen zum Uncast Episode 798, wo Android noch wachsen kann. Sondersendung Nummer 2 hier aus Japan und mein Equipment, wie ich schon in der Videoswochensicht gesagt habe, ist noch nicht komplett installiert. Ja, das wird noch dauern. Und deswegen wird diese Sendung, auch wahrscheinlich die nächste Sendung, sich noch ein bisschen komisch anhören, ja, ungewohnt. Aber ich probiere das Beste draus zu machen. Habe auch wieder einiges recherchiert, auch einiges, was nichts mit Japan zu tun hat. Aber natürlich ist momentan das Maß aller Dinge hier bei den Sondersendungen ganz klar diese Verbindung. Und ich habe euch ja gesagt, auch im Uncast wird das zum Tragen kommen, denn ich war in den berühmten Elektronikläden Yodobashi Akiba und Yodobashi Big Camera und auch in einigen kleinen Computerläden, da komme ich nochmal dazu. Aber es ist sagen wir es mal so, nein, ich mache das Fazit nicht am Anfang, das soll man ja nicht machen. Also lasse ich es erstmal noch. Ja. Aber es gibt ja eine Kluft momentan noch, scheinbar, jedenfalls wenn man den Marktanalysen trauen kann. Ich habe das zwar hier jetzt ein bisschen anders empfunden, aber ich vertraue mal drauf, dass die Statistiken noch einigermaßen aktuell sind, denn es gibt hier mehr iPhones als Android-Geräte. Also hier kann definitiv, egal wie es ist, Android noch wachsen. Ja. Ich habe sehr viele Android-Geräte gesehen in der Öffentlichkeit, also prinzipiell eigentlich mehr als iPhones. Ja, aber ich habe mehr iPhones gesehen als beispielsweise in Europa. Ja. Das kann man definitiv sagen, aber es ist jetzt nicht so der drastische große Unterschied. Viele kommen hierher und kaufen sich hier Smartphones, offenbar. So ganz weiß ich nicht, warum. Denn die Preise von den Smartphones hier sind jetzt nicht wirklich überragend. Das liegt zunächst mal daran, dass es nur relativ wenige günstige Geräte aus China gibt. Die Top-Geräte, die hier verkauft werden, sind tatsächlich auch mitunter das Google Pixel. Ja, aber auch von Marken, die wir hier außerhalb eben als Smartphone so kaum kennen, zum Beispiel Panasonic, Aquos, ja, wird hier verkauft. Natürlich die Sony-Geräte, aber auch hier ist es so, Sony, wenn man das vergleicht, ist es relativ, schwach präsent, sagen wir mal so. Ja. Es ist also nicht so, dass hier die Leute alle nur jetzt ihre Geräte von Panasonic oder Sony haben. Klar, es gibt hier eine gewisse Markenzugehörigkeit, beziehungsweise eher, wo wird das Gerät hergestellt. Ich sehe hier an allen Ecken Enden Made in Japan, ja. Übrigens, Made in Germany ist auch ein sehr hohes Qualitätsmerkmal hier in Deutschland, ja, weiß gar nicht warum. Ich war bei Yodobashi in der Rasiererabteilung. Ich wollte mich nach diesem Panasonic-Rasierer umgucken, dieser Palm-Rasierer, den es da gibt, ja. Der ist wunderbar, aber ja, auch hier kam dann gleich die Ernüchterung wieder. Also, ich glaube, 290 Euro etwa hat er gekostet. Er hat gesagt, da nützt mir die 10% Tax-Free, die ich hier bekommen kann, auch nicht mehr viel. Ja, hier ist die Mehrwertsteuer halt 10% nur. Von daher ist das Ganze hinfällig geworden. Dann bin ich aber an so braunen Rasierer vorbeigegangen, haben die ganz großen, made in Germany und boah, boah, boah, boah. Und ich sage, okay, ja, ich habe gerade so einen, ich möchte jetzt eigentlich was Gescheites haben. Ne? Sorry, also. Ja, aber okay, so ist es halt, ne? Was exotisch ist, ist immer besser. Ja? Oder wie die Amerikaner haben das so ein Sprichwort, das Gras ist immer auf der anderen Seite immer grüner. Ja, also okay. Kann man wohl so sagen. Gut, aber wenn man so sieht, wie gesagt, also Aquos, Sony und so weiter, ja, okay, dann gibt es wenige chinesische Smartphones in den Geschäften, wie zum Beispiel das Redmi, habe ich hier gesehen, Redmi 12, ja, da sieht man auch, welchen Stellenwert das Teil hat, mit 4 GB RAM, da kommen einem die Tränen in die Augen, ja, das Ganze wären dann 21.000 oder 22.000 Yen aufgerundet. Ne? 1.000 Yen sind zurzeit etwa 5,80 Euro etwa. Ja? 1.000 Yen. Ja? Und ja, könnt ihr dann natürlich sehen, das ist ein sehr günstiges Gerät, aber mit 4 GB RAM und so, ich weiß nicht, also es sollte eigentlich niemand mehr kaufen. Ne? Wo einfach ist das? Anders gestalten sich dann eben schon die Preise von aktuelleren Geräten. Ja? Da wird es dann richtig happig, und zwar auch in dem Ausmaß, wie wir das eben auch kennen, von Europa. Ja? Denn da sieht es dann eben ganz, ganz ähnlich aus. Ich muss mal schauen, ich habe da einiges auch hier fotografiert, damit ich die Preise hier auch noch vor meinen Augen habe, wenn ich euch das erzähle, und vieles mehr übrigens, da habe ich fotografiert. Okay, ja, also ich sehe, also zum Beispiel die iPhones, ja, die sind vom Preis her vielleicht deswegen interessant, weil eben diese 10% gespart werden kann. Ansonsten ist es auch nicht viel günstiger. Hier das Google Pixel 10, da gibt es dasselbe Bild wie auch bei uns, ja. Also ohne Vertrag sind die Dinger unverschämt teuer. Ja, vielleicht etwas günstiger, aber nicht so maßgeblich, ja. Wir haben hier 175.000 Yen, ja, kostet es Pixel 10 Pro ohne Vertrag. Das holt sich hier niemand. Natürlich werden hier Verträge abgeschlossen, ja, und dann kann sich der Preis auch schnell reduzieren auf 89.000 Yen. Aber auch das ist immer noch ziemlich happig. Wohlgemerkt, wie gesagt, fürs Pixel 10 Pro. Das normale Pixel 10 gibt es hier für 144.000 Yen. Aber auch da seht ihr ganz klar, dass das nicht Preise sind, wo man jetzt extra nach Japan fliegen muss, um sich dann ein Handy zu kaufen. Ja. Also diese Handys, die kriegt ihr dann in vielen anderen Gebieten auf der Welt vielleicht dann noch günstiger. Ja, so ist es nun mal. Ja, also es ist immer wieder faszinierend, wie unterschiedlich hier Realität und Annahme ist. Ich glaube, hier sind sehr viele Leute in den Yodobashi-Shop gegangen und waren schwer enttäuscht davon, wie teuer die Geräte waren. Das liest man auch immer wieder bei Google, auf Google Maps beispielsweise, als Bewertung bei Yodobashi. Jetzt ist aber nicht so, dass Yodobashi teuer ist. Ich hab mir das gesamte Produktsortiment angeguckt, und ich kann euch sagen, das waren, es gab 7 Stockwerke, ja, 7 Stockwerke. Jedes Stockwerk ist größer als der größte Mediamarkt, den ich je gesehen habe. Ja. Jeder einzelne Stock. Ihr könnt euch das mal vorstellen. Das ist also Wahnsinn. Absoluter Wahnsinn. Da braucht man einen ganzen Tag, für durchzukommen, wenn man schnell ist. Zum Glück bin ich schnell, habe also nur einen Tag gebraucht. Ich war übrigens bei beiden, Big Camera und bei Akiba. Also Akiba ist der ganz große, Big Camera ist der etwas kleinere, aber sehr gut sortiert. Das Einzige, was ich eigentlich dort haben wollte, ist das Maskottchen, irgendwie Merchandise von dem Maskottchen dort. Ja, habe ich nirgends was gefunden. Okay, gut, egal. Aber wie gesagt, dann bin ich rum in den verschiedenen Produktsegmenten, und ich kann euch sagen, also da waren Sachen, Abteilungen dabei, da habe ich gedacht, Leute, das kann doch nicht möglich sein. Das sowas kann nicht möglich sein. Top. Waschmaschinen, wirklich mit allen möglichen Funktionen, die könnt ihr euch gar nicht vorstellen, ja, für 200 Euro neu. Waschmaschinen, richtige Waschmaschinen, kein Spielzeug oder sowas. Ja, ich habe gedacht, das gibt's nicht. Reiskocher, bei uns dasselbe Modell gesehen, bei uns für 690 Euro, kostet dort. Moment, wie viel waren es? 150 Euro etwa, also etwas weniger als 150 Euro. Ja. Einige Modelle sogar unter 100 Euro von einer Marke, die bei uns als Premium-Marke verkauft wurde. Dreimal dürfte raten, das ist doch die Einsteigermarke. Also das ist für die Leute, die wenig Geld haben. Die teuren sind von Hitachi, Panasonic und so weiter. Die spielen dann in der Preisliga. Die sind bei uns aber unbezahlbar. Also es ist wirklich super frustrierend. Aber eben auch bei Produkten, die wir eben auch haben. Ja? Waschmaschinen, Kühlschränke und so weiter. Alles super billig. Sowas habt ihr noch nicht erlebt. Aber das Problem ist, wenn wir zu Unterhaltungselektronik kommen, da wandelt sich das Bild massiv. Dort sind viele Sachen so unglaublich viel teurer als bei uns in den Läden. Also auch hier die Illusion, dass es hier alles, was Computer und Smartphones und so weiter, dass das alles billiger ist als bei uns, ist vollkommen falsch. Egal ob bei Yodobashi oder sonst was oder sonst wo. Ich habe dort gebrauchte Artikel gefunden. Ja, so gibt es sehr viele Gebrauchtwaren, Elektronikläden. Ich weiß auch warum. Weil eben die Sachen so teuer sind neu. Aber oftmals sind die Artikel, die es dort gebraucht gibt, ungefähr der Preis, wie die bei uns neu kosten. So extrem ist es. Computer, Smartphones und in diesem Bereich Tastaturen beispielsweise. Hier gibt es kaum eine ta vernünftige Tastatur unter 200 Euro. Das ist absoluter Wahnsinn. Ja? Klar es gibt natürlich günstige Tastaturen, kein Problem, aber das sind wirklich günstige Tastaturen. Ja? Während bei uns zum Beispiel auch schon vernünftige Keyboards gibt mit mechanischen Schaltern etc. Ja? Für viel, viel, viel weniger hier. Also es mag vielleicht auch an dem Anspruch hängen, den die Japaner eben haben an diese elektronischen Produkten. Die müssen nämlich wirklich tadellos funktionieren. Also hier gibt es wirklich null Toleranz von den Menschen, wenn etwas nicht funktioniert. Ja? Die Produkte müssen wirklich extrem gute Qualität haben. Und das mag halt dazu führen, dass eben der Preis im Unterhaltungselektronikbereich halt so hoch ist. Die verkaufen eben hauptsächlich höherwertige Produkte. Ja? Und trotzdem sind diese höherwertigen Produkte, dieselben Produkte, wenn ich mir zum Beispiel die Razer-Tastatur angucke, bei uns teilweise 20% und mehr billiger. Also es lohnt sich wirklich nicht nach Japan wegen Einkauf von Unterhaltungselektronik zu fahren. Hauselektrogeräte, ja. Da könnten wir ja doch einige sparen. So eine Küche wäre dort vielleicht für ein Viertel von dem Geld eingerichtet, als es bei uns kostet. Zumindest was die Geräte betrifft. Ja, ja gut, beim Möbel, da war ich ja auch schon woanders. Will ich jetzt nicht zu lang ausführen, aber ich sag mal so, also die Möbel sind so vielleicht 10 bis 15% von dem Preis, das wir bezahlen für Möbel. Und nach dem Qualitätsanspruch der Japaner anzumuten, sind diese Möbel dann auch relativ haltbar. Also das ist schon ziemlich erstaunlich. Aber hier werden halt Produkte anders bewertet. Ein Möbel ist halt bei denen ja also ein Möbelstück aus Holz und das Material ist nicht besonders wertvoll, also darf das auch nicht so teuer sein. Unterhaltungselektronik ist halt ein sehr kompliziertes Ding, sehr viele komplizierte Chips, Bauteile, die eben auch aus anderen Teilen der Welt kommen müssen, sehr teuer. Okay, das darf was kosten und Möbel darf eben nichts kosten. Bei uns ist es genau umgedreht. Bei uns kostet ja ein Stück Holz eben mehr als eine Computerplatine. Ja. So ist es halt. Okay, auch aufgefallen ist mir, dass es immer noch diese Symbiose von alter und neuer Technologie gibt. Ja, wie ich auch schon bei den Bahnfahrten ja festgestellt habe, ja, ihr könnt immer noch ein Papierticket nehmen, um mit der Bahn zu fahren, wenn ihr euch absolut quälen wollt und ihr masochistisch veranlagt seid, dann könnt ihr das gerne machen. Ja, es geht. Und bei den Elektronikprodukten habe ich das auch gesehen, da geht es auch. Also es gibt nicht nur alte Smartphones, die einem die Tränen in die Augen bringen, sondern zum Beispiel auch, haltet euch fest, tragbare Kassettenspieler, auch Walkman genannt, ja, im Allgemeinen gibt es aber, ich glaube, von Sony, die haben glaube ich, nichts mehr hier, gibt es immer noch. Marken wie zum Beispiel von Maxell, ja, Maxell und auch hier von FIIO habe ich einer gefunden. Der ist aber so richtig teuer. Das ist absoluter Hammer. Der kostet hier, Moment mal, durchrechnen lassen, 120 Euro etwa. Ja, kostet der. Hat aber USB-C zum Aufladen des Akkus. Ja, und bietet von der Verarbeitungsqualität her, zumindest von dem Gewicht her, eine gute Qualität. Das Ding ist nämlich so schwer, das könnt ihr auch notfalls als Waffe gegen Bären benutzen. Irre. Wahnsinn. Also, es ist schon faszinierend, wie man das gemacht hat. Und beides existiert quasi ohne diese große Polarisierung nebeneinander. Ja, bei uns darf man ja immer nur eins haben. Bei uns darf immer nur das Beste oder eins muss das Beste sein und alles andere ist Schrott und das darf man gar nicht mehr benutzen. Das geht hier so nicht. Ja, hier kann man alles machen, auch wenn es uralt ist, ohne dass man jetzt abwertend jetzt so, ach guck mal, der ist ja noch von vor 20 Jahren, ne, bleibt er noch stecken? Nein, nein, es gibt heute noch Leute, die zum Beispiel eben auf Videokassette Sachen aufnehmen, ja, oder eben sich alte Kassetten mit diesen tragbaren Spielern anhören und auch noch auf Kassette aufnehmen, wenn die eben das so wollen, ja. Und das wird, wisst ihr, das wird nicht bewertet. Es ist auch nicht so, dass die dann hingehen und sagen, ja, das ist das einzig Wahre, deswegen will ich es auf Kassette haben. Bei uns, ne, also, ja, die CDs, die hören sich ja so kalt an. Ne? Vinyl ist viel, viel besser, die setzt viel wärmer an. So alles so ein Quatsch, ja. Nein, die haben einfach andere Gründe. Die sagen einfach, okay, nee, ich will jetzt einfach bei den Vinyls bleiben, fertig, mag ich so, und dann bleiben die dabei. Oder nehmen auf Kassetten auf, weil sie keine Lust haben, jetzt das irgendwie umzugewöhnen oder irgendwas zu machen, aber da gibt es keine so Bewertung wie jetzt, das ist das Wahre, das andere ist Schrott oder so. Das ist nur extrem selten hier anzufinden und deswegen funktioniert es eben auch mit dem, mit diesem, naja, sagen wir mal, mit dieser Möglichkeit, beide Sachen, alte Sachen und neue Sachen zu benutzen. Ne? Ja, okay, also. So viel zu dem. Die Android-Geräten, um da wieder drauf zurückzukommen, die Android-Geräte, die haben halt hier das einfache Problem, dass es, wie ich schon gesagt habe, wenig chinesische Geräte gibt. Mag durch Import oder ähnliches eben das Problem sein. Und auf der anderen Seite eben dementsprechend nur hochpreisige Geräte denen gegenüberstehen, wo auch nicht viel Limit ist. So ein iPhone, das ist, da wird der Preis halt vorgegeben von Apple und da ist nicht viel zu machen. Das Einzige, was man halt hier wirklich sparen kann, sind dann die 10%. Ja. Die Apple Stores übrigens hier, Yodobashi ist ja nur, hat ja nur ein kleiner Bereich für iPhone und iPad. Wobei, also klein, ne, für unser Verhältnis riesig, aber insgesamt gesehen halt klein. Ne. Es gibt zwei Apple Stores hier in Tokio, die ich jetzt gesehen habe. Es gibt wahrscheinlich noch mehr, keine Ahnung. Und einer davon ist riesig groß. Also irre Wahnsinn. Ne. Und der war ja voll, habe ich ja schon erzählt letztes Mal. Ne. Aber am meisten, wenn ich da reingucke, waren eigentlich nur Gaijins drin, also nur, sagen wir mal, Touris. Ja, kann ich nicht verstehen. Also ich weiß nicht, ich glaube, die Leute fallen hier so einen Kauf raus, weil sie denken, es sei so viel billiger. Ja, keine Ahnung. Ich meine, jetzt kann man vielleicht noch ein bisschen was rausholen, weil momentan der Yen-Kurs so niedrig ist, aber selbst das hat mich jetzt hier nicht vom Hocker gehauen. Ja. Und alle Sachen, die ich mir angeguckt habe, waren in einem Preisbereich, wo ich eigentlich relativ enttäuscht war. Und das hat mich sogar ein bisschen runtergezogen, so dass ich am Schluss hier eben nicht einen Laptop gekauft habe, den ich eigentlich kaufen wollte. Ja, und da komme ich auch noch mal zu einer Sache. Manche Geräte gibt es hier nur in den Geschäften per Zustellung. Das ist vermutlich keine, ja, sagen wir mal, Gaijin, ja, wie soll man das sagen, Also es ist nicht gegen jetzt diese Leute gerichtet, wie eben die Touris, ja, so damit die günstigen Produkte nicht kaufen können, sondern es ist wohl eher so, dass diese Produkte werden zwar hier in den Geschäften ausgestellt, so ist es zum Beispiel bei einigen Lenovo-Laptops gewesen. Ein Lenovo-Laptop habe ich im Auge gehabt und den wollte ich mir dann auch holen und dann sagt er zu mir, nein, nein, nein, nur für Versand. Ich so, wie, nur für Versand? So, ja, nur Versand. Da hat er mir auch hat auch an die Wand gezeigt, ja, wo diese Aufkleber drauf waren. Ja, die gelb markierte Geräte sind nur für den Versandhandel. Das heißt, die stehen zwar dort, die kann man angucken, aber die wollen damit keine Beratung haben. Ja, sie machen hier keine Beratung oder so und die verkaufen die auch hier nicht. Wenn man die haben will, muss man auf die Lenovo-Seite gehen in Japan, muss ich dort das bestellen, dann kommt es. Ja, weiß nicht, ob die Bestellung aufnehmen können. Wahrscheinlich können die Bestellung auch noch aufnehmen. Dann gibt es bestimmt Provisionen. Ich habe natürlich nicht weiter gefragt, weil das natürlich nicht geht. So einfach. Ja, da habe ich dann auch keine Lust mehr gehabt. Ja, ich hätte mir es zuschicken lassen können. Ja, wäre kein Problem gewesen. Aber ich war in dem Moment, war ich wirklich so geschockt, dass ich gesagt habe, nee, also das mache ich jetzt nicht. Wenn ich in ein Geschäft gehe und sehe das Produkt, dann möchte ich das auch mitnehmen. Und nicht zugestellt kriegen. Also das geht nicht. Okay, alles klar. Vielleicht war es auch einfach nur nicht vorrätig und deswegen, ich weiß nicht, jedenfalls war mir das alles zu viel, zu blöd. Und dann bin ich statt auch rausgegangen, um nebendran in den Laden zu gehen, wo es gebrauchte Elektronik gibt, iPads, auch einige Android-Geräte, ja, und natürlich auch Laptops. Laptops waren eben zwar in einem viel, viel besseren Preis als bei Yodobashi. Klar, sind ja auch Gebrauchtgeräte. Übrigens in einem Top-Zustand. Ja, müsst ihr euch mal umgucken. Es gibt einige Geschäfte, die haben wirklich Top-Zustand bei den Gebrauchtgeräten. Absolut irre. Also das sieht man auch, dass die Leute offenbar sehr pfleglich mit ihren Sachen umgehen, im Gegensatz zu uns. Ne? Also das sieht aus wie neu. Ne? Aber okay, ach, das ist wieder ein Thema für eine andere Sache. Aber dann sah ich die Android-Geräte und naja, klar, ne, gebrauchte Android-Geräte, tut euch den Gefallen, holt euch keins, sorry, holt euch einfach keins. Die Dinger, die sind so hoffnungslos veraltet, da hilft es auch nicht, dass ihr nur den halben Preis zahlt, die Dinger sind gar nichts mehr wert, wirklich null wert. Die würden hier in die Alt-Handy-Sammlung kommen. Aber auch das ist halt das, was ich gesagt habe. Die alten Sachen werden hier nicht einfach verteufelt, sondern es findet sich eben immer noch jemand, der damit zufrieden ist. Da muss ich sagen, persönlich kann ich damit natürlich nichts anfangen, ja, weil ich das nicht, weil ich sowas nicht nachvollziehen kann. Gerade bei Handys ist das sehr, sehr wichtig, dass es auch einigermaßen aktuell ist, damit man auch entsprechend das Handy nutzen kann und nicht frustriert permanent ist. Aber so ist es nun mal hier. Ist eben alles möglich, was die alten und nicht so leistungsfähigen Sachen betrifft. Und gleichzeitig haben die ja auch wirklich Hightech. Tja, aber da sieht er, da kann ich dann verstehen, warum hier das iPhone auch einen kleinen Vorsprung hat gegenüber den Android-Geräten. Denn da gibt es eben, naja, sagen wir mal, wesentlich weniger Einschränkungen, gerade alte Geräte beispielsweise können wesentlich länger benutzt werden. Zumindest war das bisher. Jetzt soll es ja bei Android auch längere Updates geben. Aber für Japan weiß ich nicht, ob es da eine Vereinbarung gibt. Für die EU gibt es jetzt die 5 Jahre mindestens Unterstützung. Ja. Aber wie das für Japan ist, weiß ich nicht. Aber seht ihr, bei Apple-Geräten braucht ihr da halt euch nicht so viel Gedanken zu machen. Das heißt, die Leute, die können das Gerät dann entsprechend lang nutzen. Und das habe ich auch gesehen. Von denjenigen, die Android-Geräte haben, haben nur die wenigsten auch tatsächlich ein aktuelles Modell. Die allermeisten hatten uralte iPhones. Ja, irre. Die waren teilweise noch so klein, dass ich gedacht habe, was ist denn das? Ist das ein Smartphone? Ja, das ist ein Smartphone, tatsächlich. Also Wahnsinn. Die nutzen die anscheinend, bis die nicht mehr weitergehen. Ne? Was natürlich sehr löblich ist. Ja, und das ist auch in dieser japanischen Mentalität vorhanden. Nichts verschwenden, nichts wegwerfen, was noch funktioniert. Ja. Aber das führt eben dazu, dass es genau das Android für die Leute genau das Falsche ist. Ja. Wer jedes zweite Jahr ein neues Gerät kauft, Für den ist Android das perfekte System, aber jedenfalls war es bisher immer eben das da die Grenze. Ne? Und jetzt bei Apple, okay, da kann man sich es kaufen, kann es 5, 6 Jahre oder länger noch benutzen. Ja? Das ist dann viel, viel besser für die Leute dort. Also das ist ein Punkt, der mir hier aufgefallen ist bei den Smartphones. Und bei Elektronikprodukten allgemein. Also es ist immer wieder faszinierend, wenn ich hier sehe, wie die Leute da mit diesen einzelnen Produkten unterschiedlich umgehen. Ja? Also fast unverständlich. Aber wie gesagt, wenn ihr denkt, ihr könnt in Japan einen Reibach machen mit Elektronikprodukten, nee. Also zumindest nicht bei dieser Unterhaltungselektronik. Wenn ihr Reibach machen wollt, dann versteift euch auf die Haushaltsgeräte und Möbel. Damit könnt ihr Geld machen. Ja. Und nachdem ich das gesehen habe, weiß ich, es wird bei uns viel Geld gemacht. Denn was hier bei uns für manchen Japan-Versender für Sachen, für Produkte verlangt wird, okay, also das ist Wucher, Leute, das ist Wucher. Und das wird sich auch hier auswirken auf mein Kaufverhalten. Ich werde mal keine japanischen Produkte mehr kaufen bei irgendwelchen Japan-Versandhändlern oder irgendwas, ja, keine Ahnung, die sich darauf spezialisiert haben. Sondern wird erstmal den Preis vergleichen und dann werdet ihr in vielen Fällen Bauklötze staunen, was die für Gewinnspannen haben. Und da, ich rede jetzt nicht nur von den berechtigten Interessen natürlich, klar, wenn wir Geld machen. Ne? Aber wenn dann ein Gerät, das in Japan etwa 120 Euro kostet, bei uns 700 Euro kostet, dann ist es mit nichts zu rechtfertigen, außer Wucher. Okay. Gut. Dann werde ich mal weitermachen mit anderen Themen, die hier jetzt nichts mehr groß mit Japan zu tun haben. Muss ja auch sein. Ja. Es gibt ja auch noch. Die Welt dreht sich weiter, auch wenn in Japan die Smartphones teuer sind. Unglaublich. Zum Beispiel war diese Woche das Vivo X300 Pro mal wieder im Fokus, denn die starten jetzt tatsächlich in Europa. Also, wer Angst hatte, dass die Teile nicht in Europa zur Verfügung stehen, der kann jetzt beruhigt sein. Ab 30. Oktober ist es soweit, da ist die Vivo X300 Serie auch in Europa vorhanden. Ob das für Deutschland zählt, weiß ich nicht. Es gibt hier noch Gerichtsurteile, ich weiß nicht, wie weit die sind. In Spanien kann man sich die kaufen und dank EU-weiter Garantie kann man eben hier auch das ganz normal bestellen. Ich habe volle Garantie und natürlich kostet es kein Zoll oder ähnliches, auch wenn ihr das aus Spanien bestellt, weil es ja EU ist. Also alles wunderbar. Natürlich gibt es hier noch keine Preise und ja, das ist natürlich ein Problem. Ihr dürft auf keinen Fall die umgerechneten Preise von China erwarten. Das wird so nicht passieren. Übrigens, hier noch eine kleine Anekdote. Ich war bei Nissan hier im Showroom auf der Ginza, ja, und war in dem neuen Nissan Leaf. Der ist wirklich schön, gefällt mir ausgesprochen gut. Dann rechnet der mir vor, rechnet der die Yen um in Euro und sagt, ja, das Auto gibt es ab 28.000 Euro. Ja. Wunschtraum vielleicht. Das sind eben die Preise umgerechnet. Bei uns wird das Auto wesentlich teurer verkauft. Ich glaube, es sind sogar schon Preise raus. Ich meine, es wäre ein 3,9 vorne dran oder sogar ein 4 als erste Ziffer. Also ja, so viel zu dem Thema. Und ähnlich ist es halt auch immer wieder bei den Handys. Ich habe es ja jede Woche, wenn ich hier Sachen vorstelle, die irgendwo in China oder irgendwo vorgestellt werden. Indien ist genauso ein Punkt. Da wird was vorgestellt und dann ist es bei uns um Vielfaches teurer als dort. Und so wird es eben auch mit diesen Geräten sein. Also das X300 Pro wird nicht billig werden. Es wird absolut nicht billig werden. Und ihr könnt eigentlich ziemlich sicher sein, dass die um mindestens 60% höher sind als die chinesischen Preise, mindestens, würde ich mal sagen. Ja, Uliphone meldet sich ja auch immer mal wieder und diesmal haben die ein Armor Pad 5 rausgebracht. Auch hier ist der Preis nicht ganz billig, zwischen 800 und 900 Euro. Müsst ihr aber mal auf der Webseite gucken, es gibt immer wieder Angebote dort, wo es zwischenzeitlich mal stark fällt, ja, für ein paar Tage. Also passt da auf. Uliphone hat hier ein Rug-Tablet rausgebracht mit integriertem Projektor, ja, ich habe richtig gehört, um die Filme auch an die Wand zu werfen, ja, und ein, ja, ich kann es nur so sagen, Flutlicht. Mit einem Ständer zusammen, der hinten am Gerät fest angebracht ist, habt ihr tatsächlich ein Flutlicht, ja, also über 700 LEDs, 754 LEDs genau, ja, strahlen dort hinten dann und machen den Nachtwald zum Tag, also perfekt zum Camping, durch das Rug-Design sowieso, also schlagfest, wasserfest und so weiter und so weiter. Es sind auch Warnlichter integriert, farbige Warnlichter übrigens, die auch entweder konstant angeschaltet werden können oder mit Blink-Modis signalisieren können, wenn ihr Hilfe braucht etc. Es ist eine 64-Megapixel-Infrarot-Night-Vision-Kamera integriert, auch das nicht schlecht. Und dann meinst die 7400X-Prozessor mit 12 GB RAM und 512 GB interner Storage. Erweiterbar per MicroSD-Karte auf bis zu 2 Terabyte. Also richtig Power hat das Teil. 11 Zoll Display. Mit 600 Nits Brightness, 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4 und 6 verschiedene globale Navigationssysteme, damit ihr auch wirklich in allen Teilen der Welt perfekt geortet werden kann. Und auch heutzutage ist, auch hier in Europa ist es schon wichtig, dass ihr mindestens Galileo noch zusätzlich habt, weil die alten GPS-Satelliten von den Amerikanern sind wirklich mittlerweile unter aller Sau von der Genauigkeit. Ohne die Galileo-Satelliten ist es wirklich ein Graus, was da abgeht. Okay, und das Ganze, wie gesagt, zwischen 800 und 900 Euro. Wenn ihr Glück habt, kriegt ihr auch ein spezielles Angebot. Und der Projektor ist natürlich eins der Highlights, ganz klar. Also ihr habt beim Camping nicht nur ein riesiges Flutlicht, ein robustes Gamepad und ja, für Filme zu gucken und so weiter, sondern könnt euch die Filme auch zum Beispiel an die Zeltwand oder wenn ihr Autocamping macht, auch perfekt an eine Leinwand dran werfen lassen. Gibt's alles. Thema Autocamping wird sowieso nur in Zukunft ein großes Thema werden, aber da lasse ich mal noch etwas ja, Überraschung übrig, ja. Aber das wird sicherlich sehr interessante Geschichte geben. So, und dann haben wir noch das Poco F8 Ultra und F8 Pro. Kleinere Batterie in Europa, aber so schlimm ist es nicht. Die Effizienz ist relativ gut bei den Teilen. Das Ultra, das wird mit Snapdragon 8 Elite 5 Chip ausgeliefert werden und hat ein 6,9 Zoll Display mit 2K-Auflösung, 120 Hz Refresh Rate und Fingerprint-Sensor unter dem Bildschirm. Das ist nicht schlecht. IP68 69 zertifiziert, so Metallrahmen. Und das ist ja für so ein Gerät, das als günstiges Gerät eingestuft wird, schon nicht schlecht. Ja. Dann bis zu 16 GB LPDDR5X RAM und 512 GB UFS 4.1 Storage. Das sind wirklich Flaggschiff-Werte. Und da muss ich sagen, das ist wirklich spannend. Vor allem, weil in den USA das für $650 rauskommen soll. Ja. Jetzt weiß ich nicht, was das bei uns kostet, aber auf jeden Fall wird es eins von den günstigeren Geräten sein in dieser Leistungsklasse. Da könnt ihr sicher sein, das ist wirklich nicht übel. Wow. Und die Kameras lassen sich eigentlich auch sehen. Ja. Da ist wahrscheinlich die OmniVision Light Fusion 950 verbaut. Ja, das ist ein sehr guter Sensor, vor allem für wenig Licht. Ja. Und zwei 50-Megapixel-Linsen, einmal eine 3,5 Periskop-Telefonlinse und einmal normal. Also das ist wirklich ein Top-Gerät, würde ich mal sagen. Und das kommt hier auch sicherlich bei vielen Leuten oben auf die Wunschliste. Bei Poco mache ich mir auch keine Gedanken. Poco hat ja eigentlich immer schon die Sachen global ausgeliefert. Also auch hier, das wird definitiv kommen. Mal sehen, was es dann letztendlich kostet. Aber ich denke, wenn man den amerikanischen Preis schon mal sieht, so schlimm kann es nicht werden, dass das nicht wohl eins der besten und günstigsten Geräte ist, das wir momentan kaufen können. So, auf Sony-Geräte kommt jetzt endlich auch Android 16, ja, und qualifiziert dafür sind Sony Xperia One Mark 6, also meins, One Mark 7 und Sony Xperia One Mark 6. So, diese drei bekommen jetzt eben dieses Update und yep, das war's. Sorry Leute, wenn ihr ein anderes habt. Außer es ist neuer als die genannten natürlich. Ja. Wird ja demnächst auch ein neues Sony Xperia 10 Mark 7 rauskommen. Natürlich hat es gleich Android 16 drin oder ist verfügbar. Aber alle anderen alten Geräte werden dann nicht mehr versorgt werden. Das bedeutet, dass die sich tatsächlich an die eigenen Vorgaben halten, an die Versprechen. War es ja früher nur 2 Jahre, ja, beziehungsweise 2 Systemupdates. Ja. Und da halten die sich knallhart dran. Jetzt sind es 3 Jahre, soweit ich das weiß. Also 3 Systemupdates, wenn ich es richtig weiß. Das bedeutet, das Sony Xperia One Mark 6 und das Xperia 10 Mark 6, die werden noch Android 17 bekommen. Immerhin. Also es wird noch Android 17 geben. Aber die neueren Xperia One Mark 7 und 10 Mark 7, die werden dann auch Android 19 noch bekommen. So, das ist die bittere Wahrheit. Ganz schön knausrig für so teure Geräte von Sony, das muss ich schon sagen, aber that's not a trick. IQ. Ja, hat jetzt interessanterweise gewarnt davor, auch von seinen Geräten, vor allem das IQ 15, den Screen Protector abzuziehen. Das soll nämlich ein besonders guter sein und man kann das Display damit kaputt machen, wenn man das abzieht. Also Vorsicht, wenn ihr IQ-Gerät habt, ja, werden wahrscheinlich hier nicht viele haben, denn ja, wird auch leider in der Regel nicht verkauft. Kann man nichts machen. Ein bisschen enttäuscht war ich vom OnePlus 15. Da ist das Kamerasetup nur mit einer Periskop-Telefotokamera mit 3,5er optischem Zoom ausgestattet. Da hätte ich mir wirklich mehr gewünscht. Also 3,5-fach ist wirklich sehr wenig. 7-fach wäre schon in Ordnung gewesen, vielleicht sogar 10-fach. Dann könnte man auch wirklich was damit anfangen. Ja, besser als nichts, sagt man natürlich, klar. Muss man in dem Fall auch sagen, schlecht ist es nicht, aber für mich war es ein bisschen enttäuschend. Ich hätte auch beim OnePlus 15 doch mehr erwartet. Das soll ja das ultimative Gerät werden von OnePlus. Also, naja, ultimativ ist die Kamera jedenfalls mit 3,5-fach optischem Zoom nicht unbedingt. So, dann Honor Magic Pack 3. Ja. Das ist ja aufgefallen mit einem riesigen Display. Ja, 13,3 Zoll und damit ist es so groß wie viele kleinere Laptops schon und ja, es hat seine Daseinsberechtigung. Ja, zunächst mal hat man ein sehr großes Display, das man zum Beispiel zum Zeichnen benutzen kann. Da hat es dann natürlich seine Vorteile durch die Größe. Ja. Wo es auch sehr gut ankommt, dann zum Beispiel zum Schauen von Videos. Ja, auch das ist dann sehr, sehr gut. Da lohnt sich die große Bildschirmgröße. Bei manchen Sachen ist es eher hinderlich. Klar, 13,3 Zoll Tablet kriegt ihr nicht mehr so gut in eurer Tasche. Ja, einen Rucksack oder ähnliches wie jetzt ein 11-Zoll-Tablet oder ein 10-Zoll-Tablet sogar. Ja. Dafür hat es aber halt auch mehr Anzeigefläche. Und eigentlich ist es der perfekte Laptop-Ersatz. Ja, hier noch eine anklippbare Tastatur dran und schon habt ihr einen relativ dünnen Laptop, der aber eben auch andere Sachen kann, die ihr vielleicht als Android-Apps vermissen würdet auf einem normalen Laptop. Ja, also okay, ich finde es eigentlich ganz gut. Der Preis stimmt ja auch bei dem Magic Pad 3. Ich weiß nicht auswendig mehr. Ich glaube, ich habe den mal erwähnt in der vorhergehenden Sendung. Bricht ja immer wieder auf über dieses Magic Pad 3. Und ich denke, ja, das wird auf jeden Fall in einem guten preislichen Bereich liegen. Sonst würde ich das so nicht erwähnen. Ganz klar. Und ja, die Konkurrenz von anderen Stellen, ja, die ist da mit 1200 Euro Minimum vertreten. Das kann man natürlich dann abhaken. Und das Honor Magic Pad 3 ist wesentlich günstiger. So, ja, kurz erwähnt noch, iPhone Air ist gefloppt und zwar massiv. Ja, 80% der Produktion wurden jetzt eingestellt. Das heißt, 80% Produktionskapazität gecuttet sozusagen. Und damit reiht sich das in die Riege ein von kleinen, schmalen Geräten, die eben sich nicht durchsetzen. Ich weiß, es gibt eine große Fraktion von kleineren Smartphones. Aber wenn man sich der Realität stellt, dann ist klein und Smartphone kontraproduktiv. Denn ein Smartphone benutzt man eben nicht nur zum Telefonieren, sondern für viele andere Sachen. Zum Spielen, zum Videoschauen, alles Mögliche. Und jedes Mal ist es wichtig, dass das Display groß ist. Man will arbeiten damit, man will was machen damit. Und immer ist es besser, wenn das Display groß ist. Es gibt nur einen Punkt, wenn das Display klein ist, zum Einstecken und zum Telefonieren. Und genau diese beiden Punkte ist eben für viele heutzutage nicht mehr so wichtig. Für alle, die das nicht glauben wollen, Apple will es offenbar auch nicht glauben. Sie haben es mit dem iPhone Mini, haben sie es erfahren, jetzt mit dem iPhone Air. Samsung hat es mit dem iPhone, mit dem Galaxy S25 Edge erfahren. Kleine, leichte Smartphones sind nicht unbedingt das Verkaufsargument für die Masse. So einfach ist es. Es ist gut, wenn es welche gibt. Von daher, ja, gut, dass die Firmen das auch herstellen. Aber es ist eben auf dem Massenmarkt nicht mehr durchsetzbar. Und wenn es schon Apple nicht schafft, ich meine, hallo Apple, die verkaufen einen Teekocher, wenn es sein muss, millionenfach. Und da schaffen sie es nicht mehr mit dem neuen iPhone. Also dann kann man sich denken, was los ist. Ja? Also es ist schwierig für solche Sachen, vor allem. Dünn ist nicht unbedingt das große Argument für viele, ja? Weil das eben auch suggeriert, dass es nicht besonders robust ist. Obwohl Apple ja viele Tests selbst in Auftrag gegeben hat, um zu beweisen, dass das Apple iPhone Air, dass das absolut stabil ist. Ja? Und auch das S25 Edge hat ja schon einige, ja, Beweise angeführt, dass es eigentlich gut ist von der Robustheit her. Also trotzdem, dass es so dünn ist. Ja. Aber das hat alles nichts genützt. Die Leute haben eben andere Prioritäten. Ich würde sagen, Priorität größerer Akku, also länger haltender Akku ist wichtig. Mehr Kapazität, ein vernünftiges großes Display, damit man, also zumindest für mich, damit man auch die Sachen, die man machen kann, auch richtig gut machen kann. Und ich würde auch sagen, dass es einfach auch besser in der Hand liegt, wenn man etwas richtig in der Hand hat, wenn etwas zu dünn ist, ja, dann ist es halt jetzt für eine größere Hand zum Beispiel sehr, sehr schwierig. Also, die haben es wieder in den Sand gesetzt und ich glaube, so viele Optionen wird es jetzt nicht mehr geben in Zukunft für dieses für diese, naja, sagen wir, Bauform. Aber okay, ich wollte es nur mal erwähnt haben. Mit beim Gboard kann man jetzt, wenn ihr schon die neueste Version, ich glaube 6.0 ist es, habt von dem Gboard, könnt ihr jetzt auch das Keyboard ein bisschen minimalistischer gestalten, indem ihr zum Beispiel die Komma- und Punkt-Tasten ausblendet und eine größere Bar bekommt, eine größere Spacebar und auch die Tasten, wenn ihr die dann noch weiter einschränkt, zum Beispiel die Nummerntasten wegmacht, habt ihr wirklich ein absolut minimalistisches Keyboard. Ich weiß zwar nicht, was man damit anfangen kann, aber okay, ist ja okay. Ich muss nicht alles verstehen, ne? Ich habe immer gern mehr dran. Also ich aktiviere immer sofort die Nummernzeile oben. Ja, und was, wenn ich jetzt keinen Punkt oder kein Komma habe auf einer separaten Taste, da werde ich ja wahnsinnig. Das geht ja gar nicht. Also, okay, aber naja, that's me. Ne? Wer hier mein minimalistisches Keyboard haben möchte, hat jetzt zumindest die Möglichkeit, es einzustellen im Gboard. Dann kann er sich danach beschweren, wie schlecht das Keyboard zu benutzen ist, was man da alles machen muss, nur um einen Punkt zu kriegen. So war das unglaublich. Oppo Find X9 und Find X9 Pro, da sind jetzt die europäischen Preise aufgetaucht. Und zwar wird das Find X mit 12 GB RAM, 512 GB Storage bei 999 Euro liegen. Und das Find X Pro ebenfalls mit 12 GB RAM, 512 GB Storage bei 1299. Damit ist natürlich das Find X und Find X9 Pro nicht mehr in dem Konkurrenzbereich von anderen günstigen chinesischen Flaggschiff-Phones, sondern eher in dem Bereich schon von eben allen anderen im Bereich iPhone, ja, und so weiter. Und das ist natürlich schlecht, sage ich mal. Ich ehrlich gesagt, ein Find X9 Pro für 1299, das wäre mir ehrlich gesagt zu teuer. Ja. Aber okay, es ist ein gutes Gerät, es hat gute Leistungsdaten, von daher vielleicht ja, geht es dann eben besser. Joa, und jetzt muss ich gerade noch was gucken hier. So, was haben wir hier noch? Ah ja, genau, EA schaltet The Sims Mobile ab. Hätte das gedacht. Aber irgendwann ist es dann mal gut, ne? Wenn man kein Geld verdienen kann oder nicht ausreichend Geld verdienen kann, dann wird halt was abgeschaltet. Und so ist es jetzt eben mit Sims Mobile passiert. Was soll man machen? Ab 20. Januar soll es jedenfalls dann soweit sein und dann wird der Titel komplett unspielbar und dann war es das. Eigentlich schade, weil. Oder verwunderlich, weil The Sims war ja eigentlich, ist ja eigentlich eine Erfolgsgeschichte auf dem PC. Dass das auf dem mobilen Sektor so ein unrühmliches Ende nimmt, ist schon verwunderlich, aber zeigt auch, dass offenbar die Mobile Generation oder zumindest mal die Leute mobil anders spielen wollen als jetzt auf dem Computer. Und das sieht man ja auch immer wieder. Die Top-Titel auf dem Computer haben kaum eine Chance auf dem Smartphone, während andere Titel auf dem Smartphone absolut beherrschend sind, aber auf dem PC quasi nicht existent sind. Und die Erklärung ist einfach klar, die Eingabemethode ist eben anders und von daher bleibt auch den Leuten oftmals nichts anderes übrig, als eben zähneknirschend dann zu sagen, nö, das ist nichts für das Smartphone und das war's dann eben. Ja, also EA schaltet Sims Mobile ab und ja, dann geht zumindest für das Mobiltelefon dann so eine Ära zu Ende. Ja. Tja, so, ich werde nächste Woche mal gucken, wie ich Themen für Android hier aus Japan noch zusammentrage. Nächste Woche ist ein Ist ein Besuch in anderen Teilen von Japan geplant. Da weiß ich noch nicht genau, wie das dort aussieht mit Technik. Auf jeden Fall, bei dem entlegenen Teil von Japan könnte es eine ganz andere Konstellation geben. Ich befürchte aber, dass dort Smartphones noch teurer sind als hier in Tokio. Ja, denn ja, alles andere würde mich eben verwundern. Ja. Oder, na sehen. Vielleicht gibt es ja da auch noch andere Konstellationen. Vielleicht haben die ja dort mehr chinesische Geräte im Sortiment und damit insgesamt vielleicht etwas gedrückt werden, das Preisniveau. Mal gucken. Ich bin mal gespannt. Und ja, App der Woche gibt es auch diese Woche nicht. Ja, die Zeit ist einfach zu knapp und ich bin froh, wenn ich die ganzen Apps installiert habe, die ich noch installieren muss hier für Japan. Ich bin noch nicht fertig, oh Gott. aber ja, ich sehe auch an jeder Ecke und Ende, müsst ihr euch wieder neue App installieren, ja, egal ob ihr zum Skytree geht oder zum, was ist noch, Asakusa oder sonst irgendwohin, überall wollen sie, dass man Apps installiert. Und ehrlich gesagt, für einige Sachen könnt ihr auch nur noch mit der App was machen. Also ihr kommt hier nicht mehr überall rein, ohne dass ihr zum Beispiel online oder mit einer App hier euch zum Beispiel Karten oder ähnliches reserviert. Das mag für uns ein bisschen komisch vorkommen, aber hier im Land der Smartphones, wo eigentlich jeder ein Smartphone hat, übrigens, ich habe es schon mal erwähnt, na, egal Android oder iPhone, 97% haben hier Laien. Ja. Und 97% der Bevölkerung, ihr habt richtig gehört, und 94%, Entschuldigung, 97% der Smartphone-Nutzer und 94% der Bevölkerung haben Line. Also okay, gut. tja, so ist das. Und ja, weil halt jeder ein Smartphone hat, geht halt eben viel mehr über Smartphone. Und ihr müsst auch bedenken, wenn hier ein Geschäft öffnet oder hat irgendeine Aktion, da kommen ja nicht ein paar hundert Menschen, sondern kommen ein paar tausend Menschen oder zehntausende Menschen. Ich habe es ja auch schon gesehen, wie morgens eine Stunde vor dem Geschäftsschluss Leute sich in Reihe aufstellen, um einen ganzen Block herum, kein Witz, einen ganzen Block herum, ein riesiger Block herum, sind die Leute aufgestellt und warten auf Einlass. Und dann denkt man, was ist ein neues iPhone rausgekommen oder sowas? Nee, ist eine Sammleredition von irgendeiner Karte rausgekommen, von irgendeinem Idol. Ja, und dann stehen dort Tausende von Menschen an, um diese Karte zu bekommen. Und dann geht eben sowas nur noch mit vorheriger Anmeldung. Ein bisschen nervt es, hier etwas spontan zu machen, ist manchmal ziemlich schwierig, weil man kann nicht einfach sagen, okay, wir gehen jetzt mal auf den Skytree. Das geht so nicht. Ja. Da ist die Chance groß, dass er dann nicht mehr reinkommt. Ja, weil Tickets werden nur noch wenige verkauft ohne Voranmeldung. Und die eben angemeldet sind, die haben ja festen Zeiten, ein enges Zeitfenster. Und ansonsten ist dann eben zappenduster, wenn ihr sowas machen wollt. Ihr könnt in einige Restaurants noch nicht mal ohne Anmeldung essen gehen. Also auch hier, es gibt ja eine Bäckerei, da steht schon gleich von Anfang an, steht bei Google drin, also nicht kommen ohne vorherige Reservierung. Es werden keine Gäste empfangen, die keine Reservierung haben. Oh, und es ist eine Bäckerei, nur so. Okay. Also so viel zu dem Thema. Okay. Ich glaube, damit sind wir auch wieder durch für diese Woche vom Antcast. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ich hoffe, es war auch diese Woche ein paar interessante Themen für euch dabei. Und ihr hattet natürlich auch Spaß dabei. Die Community findet ihr unter mastodon.africa/@thenetcast. Hashtag TheNetcast bin ich nicht vergessen. Und natürlich auf YouTube @TheNetcast. Dort gibt es auch noch ein paar Specials. Ja, damit wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss.